Der Rest des Nachmittags verlief bei TKKG in gespannter Erwartung. Tim musste immer wieder daran denken, wie Kommissar Glockner den Finger über die Lippen gelegt und ihm, Tim, damit Stillschweigen bedeutet hatte. Denn Gabis Vater hatte gemerkt, dass Tim irritiert, verwirrt war von seiner scheinbar laxen Haltung, die darin gipfelte, Gabi und auch die Jungs mitmachen zu lassen im Umfeld eines geplanten Rachemordes. Nein, dachte Tim, so heiß wird das nicht gegessen. Was Annas Bruder, der italienische Sizilianer, da im Schilde führt, wegen versehentlicher Meuchelei in Palermo, das riecht verdammt nach dem Inhalt des Mörderspiels. Und Gabis Vater weiß das. Schließlich ist er ja gut bekannt mit Gero von Gebeiningen, dem Hoteldirektor. Nachdem Justus in die Pension zurückgegangen war und sich umgekleidet hatte, begab er sich in den ersten Stock und blieb vor der Zimmertür 108 stehen. Du brauchst unbedingt jemanden, der einen Wagen leihen kann, und ich suche nach einem Menschen, der die Kosten mit mir teilt. Ja, ich bin nämlich knapp bei Kasse. Geht mir genauso. Tante Mathilda, Onkel Titus, JJ und die drei Fragezeichen erreichten den Flugplatz in Canaima noch rechtzeitig und verständigten dort die zuständige Polizei. Das Ehepaar Fletcher wurde aus dem Flugzeug geholt und verhaftet. Die Diamanten wurden sichergestellt. Tante Mathilda war mit ihren Nerven am Ende. Die sechs hatten sich an diesem Abend in Canaima in ein kleines Hotel eingemietet und saßen nun in einem Lokal und aßen Hühnchen.